Unsere Straße hat schwer was abbekommen bei den Fliegerangriffen. Schräg gegenüber sind Dachstöcke ausgebrannt. Aber unser Haus kam davon. Mit der kleinen Dachwohnung, die wir noch bis Anfang der 50er Jahre bewohnt haben. Die Fenster sind zweimal rausgeflogen und ich habe Scherben und Dreck geräumt. Und es gab ja nur noch Rollglas und Pappe für die Fenster. Aber wir hatten immer noch ein Dach über dem Kopf. Das war die Rettung.